Sura 97, Al-Kader, die Bestimmung, offenbart zu Mekka, 5 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wahrlich, wir haben ihn, den Koran, herabgesandt in der Nacht von Al-Kader. Und was lehrt dich wissen, was die Nacht von Al-Kader ist? Die Nacht von Al-Kader ist besser als 1000 Monate. In ihr steigen die Engel und Gabriel herab mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglichem Geheiß. Frieden ist sie bis zum Anbruch des Frühlichts.